So, ist es jetzt hier Jens Hausner gegenüber, alteingesessener Pödelwitzer? Nee, ich habe ja eingeheiratet. Ah ja, okay. Seit wie vielen Jahren wohnst du jetzt in Pödelwitz? Also ich bewege mich seit über 35 Jahren in Pödelwitz, habe aber erst vor 10 Jahren geheiratet, aber lebe schon länger im Ort. Okay. Und das heißt, so vor 10 Jahren hast du gesagt, ich glaube, die ersten Schreiben über die Informationen, dass es jetzt von der MIPRAG aus Zeit wird oder also die Angebote kamen, die Häuser zu verkaufen, war vor 8 Jahren, oder? Das war circa 2012. Also nachdem man die Umsiedlungsvertrag unterschrieben hat zwischen MIPRAG und Stadt Kreuz, wo die Modalitäten geklärt sind innerhalb dieses Vertrages, zu welchen Konditionen die Leute umsiedeln dürfen. Aber diese Diskussion zur Umsiedlung, die gibt es schon seit 2009. Okay, und die wird dann, also die MIPRAG ist nach Kreuz in Stadtrat oder in Mündes? Nee, man hat ja eine Bürgerkontaktgruppe gehabt zwischen MIPRAG und den Leuten aus dem Dorf, die klären sollten, welche Emissionsschutzmaßnahmen notwendig sind. Das hat man 2009 angestoßen. Was ist eine Emissionsschutzmaßnahme? Zum Beispiel Lärm- und Staubschutz vor diesem Tagebau. Ah ja. Und die MIPRAG hat diese Versammlung initiiert und hat dann im Nachgang so viel Angst verbreitet, dass sich dann Leute bereit erklärt haben, zu bestimmten Konditionen umzusiedeln. Das hat man dann so weit ausgebaut, dass die Stadt Kreuz und die MIPRAG einen Umsiedlungsvertrag unterzeichnet hat für den Ort. Und die MIPRAG denkt jetzt, sie kann aufgrund dieses Umsiedlungsvertrages den Ort bergbaulich in Anspruch nehmen. Hier wohnen aber noch Leute, die nicht umsiedeln wollen. Das heißt, die müsste man jetzt enteignen. Und das fußt aber auf dieser Emissionsschutzdebatte, die man damals geführt hat. Das heißt, uns würde man quasi enteignen jetzt, wenn es einen Planfeststellungsbeschluss gibt zur Inanspruchnahme des Ortes, uns würde man enteignen, weil das Bergbauunternehmen Lärm und Staub verursacht. So müsste man das jetzt denken, so war das dieser Ansatz. Also das heißt, auch der Vertrag, der damals unterschrieben war, war überhaupt gar keine Rede von der Ausbaggerung des Ortes, sondern da ging es eigentlich nur um... In der Präambel steht dann schon drin, dass die Stadt Kreuz den Umsiedlungsvertrag unterzeichnet, zusammen mit der MIPRAG, mit dem Ziel, dass dann auch die Kohle unter dem Ort gefördert wird. Aber das ist ja keine bergrechtliche Genehmigung im Sinne des Gesetzgebers. Da braucht man ein Planfeststellungsverfahren, da braucht man ein Genehmigungsverfahren für ein neues Bergbauprojekt. Und dann braucht man im Endeffekt eine bergrechtliche Genehmigung und die gibt es jetzt noch gar nicht. Aha. Das ist genauso wie in Mühlrose in der Lausitz, dass die eine Umsiedlung anstoßen, ohne dass sie überhaupt eine bergrechtliche Genehmigung haben zur Inanspruchnahme des Ortes. Und das heißt, wahrscheinlich wäre es für die MIPRAG am Ende einfacher, so eine Bergbaugenehmigung zu bekommen, wenn der Ort schon leer ist, oder? Ja, das ist eher so mit Sicherheit, das Narrativ dahinter. Wenn ich erstmal die Leute weg habe, dann ist es für mich leichter, irgendwie überhaupt an den Ort zu kommen, Dann kann man das auch leichter begründen. Ja. Mhm. Ja, das heißt sozusagen, die Pödelwitzer... Die haben quasi als Bergbauunternehmen einen zweiten Schritt vom ersten gemacht. Ja. Die entsiedeln erst das Dorf und beantragen dann die Genehmigung, weil es dann für die leichter ist. Ja. Aber die haben nicht mit dem Widerstand der wenigen Leute gerechnet, die im Ort bleiben wollen. Und wir sind nur gewillt, dann in ein juristisches Verfahren zu treten, wenn hier eine Genehmigung erteilt wird. Ja, also so eine Genehmigung ist gerade in Arbeit? Ja, die sind dabei, die Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen für dieses Bergbauprojekt, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob die überhaupt noch einen Genehmigungsantrag stellen werden, wenn ein Kohleausstiegsgesetz geschrieben ist. Ja. Denn wir haben hier bereits einen genehmigten Braunkohleabbau bis 2040 und da ist Pödelwitz nicht zum Abbaggern vorgesehen und jetzt reden wir ja über einen Kohleausstieg 38. Ja, eben. Also ist es immer unwahrscheinlicher, dort überhaupt eine Genehmigung zu kriegen. Und wenn man Leute in Deutschland enteignen will, dann muss es ja dem Gemeinwohl dienen. Und dieses Gemeinwohlziel ist ja hier nicht mehr gegeben. Ja. Und ich denke mal, da sind wir juristisch so gut aufgestellt, dass das Bergbauunternehmen das wahrscheinlich gar nicht auf den juristischen Kampf ankommen lassen wird. sondern dass sie nach dem Kohleausstiegsgesetz auf den Bund zugehen werden, dort einen Deal machen werden und sagen, okay, es gibt jetzt eine politische Entscheidung und wir dürfen das nicht mehr in Anspruch nehmen, aber das muss uns jetzt entschädigt werden. Ja, und davon kann man ja ausgehen. Und darauf läuft wahrscheinlich hinaus. Okay, also eigentlich sind die Pödelwitzer gerade eigentlich recht entspannt in also der Hinsicht. Also wir sind komplett entspannt, weil eine Enteignung kann zum Braunkohleabbau kann man hier bei uns nicht mehr begründen. Ja. Und das war, wie sah das vor ein paar Jahren aus? Also naja, war da noch alle ein bisschen flatteriger? Ja klar, 2012, wo die Umsiedlungsverträge unterschrieben wurden, hat man das ja mit einer riesigen PR-Kampagne begleitet. Und wir hatten da schon manchmal Phasen, wo wir dachten, wir schaffen es nicht. Aber jetzt denken wir komplett anders, weil wir haben einen anderen Wissensstand erreicht, wie wir 2012 hatten. Wir sind juristisch relativ fit im Kopf und haben dort auch eine gute Unterstützung von verschiedenen Umweltverbänden und Rechtsanwaltskanzleien und Wissenschaftsinstituten, die das alle stützen werden. Und ja, wir schauen da relativ geschillt in die Zukunft. Ja, wunderbar. Das sind ja gute Nachrichten. Mhm. Wie geht's euch hier mit dem Camp? Ja, wir haben das Klimacamp zu uns eingeladen, um das weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit zu halten, was hier passiert. Die Braunkohleländer kriegen jetzt schon Milliarden für einen Strukturwandel zur Verfügung gestellt, um einen Kohleausstieg zu gestalten. Und in Sachsen plant man trotzdem weiter an neuen bergrechtlichen Genehmigungen zum Braunkohleabbau. Das beißt sich ja permanent. Und das macht man nicht bloß bei uns im Pödelwitz so. Den gleichen Fall wie bei uns prozessieren die ja jetzt in Mühlroos in der Lausitz. Mhm. Die haben dort quasi auch einen Umsiedlungsvertrag unterzeichnet, begleitet mit einer riesigen PR-Kampagne. Und dort müsste man auch erstmal eine neue bergrechtliche Genehmigung erteilen, um den Ort überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das begründen will, wenn man Millionen vom Bund nimmt, dankend annimmt für einen Kohleausstieg und dann trotzdem weiter neue Genehmigungen erteilen zum Braunkohleabbau. Ja. Das ist überhaupt nicht realistisch. Wie ist denn so das Verhältnis der, wir reden jetzt hier nicht nur über Pödelwitz, wir sagen ja, die ganze Gegend ist natürlich auch schon seit vielen Jahren, auch schon seit der DDR-Zeit mit der Braunkohle verbandelt. Hat sich da die Aufnahme und die Einstellung zu den Unternehmen irgendwie über die Jahre ein bisschen geändert? Oder also gibt es Lager irgendwie, die sich bilden? Wie steht es um die Dorffrieden hier in der Gegend, um dieses ganze Thema? Naja, ich sag mal so, die Bergleute, die wissen ja im Prinzip alle, dass man das Dorf nicht mehr in Anspruch nehmen muss. Die können ja nichts dafür, wenn ihre Führungsetage bei der MIPRAG dort solche Wege geht und denen fällt das ja selber schwer auf die Füße als Bergmann, dass man sagt, was macht euer Unternehmen überhaupt von Unsinn? Und ich denke mal, der Bergmann, der kann da am wenigsten dafür und für den stehen wir ja auch ein, dass beim Strukturwandel oder beim Kohleausstieg dort alles so geplant wird, dass das sozialverträglich abläuft. Aber diese Sozialverträglichkeit steht uns ja genauso zu, als Bergbaubetroffene in den Dörfern. Wir sind ja nicht im Revier Menschen zweiter Klasse und das fordern wir genauso auch für uns ein. Und da gibt es eigentlich viele Menschen in der Region, die sagen jetzt schon, na, eigentlich das, was die hier vorhaben mit euch, das geht ja so gar nicht mehr. Also man hat schon Unterstützung auch aus der Region rein mit diesen Aussagen, die man dort trifft, dass die Leute sagen, eigentlich ist es ja gar nicht mehr notwendig, wir verstehen das alles selber nicht mehr und wir reden über einen Ausstieg und dort will man weiter Dörfer abbaggern. Das lässt sich nur noch schwer transportieren, dass das eigentlich notwendig ist. Ja. Sind diese Gelder zum Strukturwandel, die jetzt fließen, eine Diskussionsbasis, in die sich jetzt Bevölkerung auch einmischt oder versuchen da irgendwie bei zu partizipieren oder sind das alles Mittel, die eigentlich an Orten liegen, wo man jetzt keine Handhabe hat, diesen Strukturwandel mitzugestalten? Na, zum Beispiel ist das jetzt so bei uns im Revier hier im Südraum von Leipzig, dass sich da so eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die diesen Strukturwandel koordinieren soll. Die heißt Metropolregion Mitteldeutschland. Mhm. Und über diese Institutionen soll dann auch entschieden werden, für welche Projekte dort Gelder eingesetzt werden, innerhalb dieses Strukturwandels und den Kohleausstieg zu gestalten. Mhm. Wir haben ja bloß das Problem, dass in dem Gremium, welches entscheidet, für welches Projekt Gelder zur Verfügung gestellt werden, da sitzen eben dort Braunkohle-Lobbyisten als Politiker oder die Firma Miprag selber mit drin, ja, die entscheiden darf, für welches Projekt Gelder eingesetzt werden. Und das ist, man darf dort Anträge stellen. Ich habe zum Beispiel einen Antrag gestellt, dass ein Dorf oder finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden für ein Dorfentwicklungskonzept Pödelwitz. Das ist abgelehnt worden. Mhm. Und das wäre ja auch eine Maßnahme innerhalb des Strukturwandels, wenn man davon ausgeht, dass der Kohleausstieg kommt, dass man keine weiteren Genehmigungen mehr erteilt, dass die Dörfer erhalten bleiben können, nicht bloß bei uns, sondern in der Lausitz oder in NRW genauso. Und dass man dann trotzdem ablehnt, dort Gelder zur Verfügung zu stellen, um die Zukunft dieser Orte zu planen. Aber diese, also, das, ich war jetzt ein bisschen irritiert, also ich habe jetzt, wollte ja fragen, genau, inwieweit jetzt die partizipatorischen Möglichkeiten der Leute sind, die hier wohnen. Und dann hast du jetzt gesagt, es gibt also jetzt diese Metropolregion Mitteldeutschland. Was ist das für eine Organisationsform? Na, dort sitzen die Landräte drin und ja, zum Teil auch von den großen Kommunen wie Leipzig, die Bürgermeister und eben auch die Kohleunternehmen und Industrieunternehmen. Also zivilgesellschaftlich ist da niemand vertreten? Momentan ist dort kein Betroffener vertreten und die entscheiden aber auch über das Wohl der Betroffenen. Und wenn ich als Betroffener dort einen Antrag stelle zum Strukturwandel, das heißt für ein Gelder für ein Dorfentwicklungskonzept, gerade für unseren Ort, ja, dann wird das abgelehnt. Es ging also ja eigentlich darum, dass man vor allen Dingen nicht nur da einen Antrag stellen kann, ja, sondern drin sitzt. Also das, ja, ist ja das, eigentlich, das ist dort nicht gewollt. Also ich denke mal, die Zusammensetzung, dass die sagen, okay, wir sind gewählt worden als Bürgermeister oder als Landrat, das legitimiert uns dazu, dort Vorsprecher in diesem Gremium zu sein. Aber wenn man sieht, wie die Landräte sich hier in der Region oder die Bürgermeister sich in der Region für die Kohle oder für den Fortbestand der Kohle eingesetzt haben, dann kann man sich ausmalen, in welche Richtung das läuft. Da geht es eben nicht darum, um das Wohl der Region an sich, denn da geht es vorwiegend darum, wie werden die Unternehmen mit Geld gefüttert, um denen das lukrativ zu machen, aus der Kohle auszusteigen oder so. Das ist eben auch, wie kann es denn sein, dass das zur Finanzierung des Strukturwandels die Sanierung vom Naumburger Dom dazu gehört. Das hat mit dem Kohleausstieg gar nichts zu tun. Oder ein Kinderwagenmuseum in der Stadt Zeitz. Hm. Was hat das mit dem Kohleausstieg zu tun? Ja. Der Bergmann, der wartet darauf, auf Zusagen, wie sein späteres Leben abgefedert wird oder wie er in einem anderen Job geht und dann vielleicht dort noch einen finanziellen Ausgleich erhält. Darüber redet man momentan gar nicht. Ja. Ist auch die Frage, warum da überhaupt die Miprag drin sitzen muss, weil die ja eigentlich mit dieser Zukunft geplant gar nichts mehr zu tun haben wird. Na gut, schon. Die wollen ja auch wieder bei erneuerbaren Energien in Fuß fassen. Mhm. Und da sind ja dann auch Projekte zu finanzieren, wie man zum Beispiel auf dem Bergbaugelände, was dem Bergbautreiben selbst gehört, dort regionalplanerisch vorgeht, dass die dort wieder Flächen ausweisen für die Windkraft oder für die Solarkraft und wie man dann diese Projekte stützt. Das ist der Hauptaugenmerk, der eigentlich dort liegt, dass die Unternehmen wie Miprag nach dem Kohleausstieg in der Region genauso gut dastehen wie vorher. Und für die Region an sich bleibt da nichts übrig. Hm. Also, was wäre denn dein persönlicher Wunsch oder Wunsch für die Pödelwitze oder die Bevölkerung hier, was stellen die sich denn unter so einem Strukturwandel vor, der ihnen was nützt und wo sie halt Lust drauf hätten zu partizipieren oder wo sie die meisten Zukunftschancen drin sehen? Wir haben ja selber gemerkt nach dem Kohleausstieg, dass man nicht gewillt ist, dort die Dörfer überhaupt mit in die Diskussion zu bringen, sondern dass die dort im Beschlusstext der Kohlekommission dort gar keine Beachtung gefunden haben, die Dörfer, und dass die im bundesweiten Bericht, also jetzt in diesen Beschlüssen der Kohlekommission, die denn eigentlich vorgeben sollten, wie der Kohleausstieg zu gestalten ist, ist keine klare Festlegung für die Dörfer getroffen worden. Und darum haben wir eben Februar das deutschlandweite Bündnis gegründet, alle Dörfer bleiben, ja, und haben dort einen Forderungskatalog aufgestellt und dort sind eben verschiedene Punkte auch zum Strukturwandel, welche Sachen wir da als bundesweites Bündnis der Betroffenen fordern für die Dörfer, was man dann auch über diesen Strukturwandelfonds finanzieren müsste. Mhm. Und ich denke mal, wir müssen trotz der Pressekonferenz, wo wir das vorgestellt haben in Berlin, dort nochmal nacharbeiten, denn die Politik hat das immer noch nicht auf dem Schirm. Die Forderungen, die können Sie nachlesen auf der Webseite von Alle Dörfer bleiben. Mhm. Dort steht dieser Forderungskatalog im Netz. Das sind politische Forderungen zum Strukturwandel, das sind Forderungen zum Kohleausstiegsgesetz, das sind Forderungen, wie Gesetze novelliert werden müssen. Und diese Forderungen müssen wir nochmal in den Fokus setzen der Öffentlichkeit. Wir überlegen momentan, wie wir das machen, aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Und dort finden Sie alle Forderungen, die wir zu den Dörfern haben und was die Einwohner betrifft. Wir haben das gebündelt, wir haben diesen Forderungskatalog zusammengestellt mit allen Beteiligten aus allen drei Revieren und das betrifft alle Dörfer in allen drei Revieren gleich. Und wir haben das so, diese Forderungen so formuliert, dass die auf alle Dörfer und auf alle Einwohner der Dörfer anwendbar sind. Und diese Forderungen stehen nach wie vor und das werden wir auch weiter einfordern, auch gegenüber den verschiedenen Ministerien, die für bestimmte Prozesse zuständig sind. Ja, dann wünsche ich viel Glück dabei. Das wird vielleicht auch jetzt noch einen langen Atem brauchen, aber es klingt ja so, als wären Sie nicht alleine dabei. Nee, wir stehen nicht mehr allein und ich bin auch dankbar, dass die ganze Umweltbewegung jetzt sich auch vor die Dörfer stellt, genauso wie sie es beim Hambacher Wald gemacht haben. Und ich kann eigentlich die Politik nur warnen, da davor sich an den Dörfern zu vergreifen. Die ganze Klimabewegung schaut dort ganz genau hin und die werden alle dafür kämpfen, dass die Dörfer erhalten bleiben können. Denn es ist definitiv so, dass man die Dörfer erhalten kann und dafür setzen wir uns ein und da sind wir auch gewillt, alle Schritte dafür zu tun. Herr Ausner, das lasse ich jetzt mal als Schlusswort stehen. Danke fürs Gespräch. Danke ebenfalls.